NDR Info. Das Hörspiel. Ein amoröses Verwirrspiel, eine schräge Band aus Losern. Jonathan Lethems Hörspiel ist das Porträt einer Pop-Subkultur. Also, das Problem ist doch, wir haben das schon so oft gemacht, dass wir mittlerweile zu gut darin sind. Diesmal ist es endgültig, Lucinda. Sie trafen sich im Museum, um Schluss zu machen. Während sie dort durch die hohen, kahlen Räume voll konzeptueller Kunst schlenderten, ganz allein an einem Donnerstagnachmittag, fühlten sich Lucinda Höcke und Matthew Schaller einigermaßen sicher, dass sie sich nicht zu mehr hinreißen lassen würden, als zum Reden. Für die Band ist es okay. Ja. Was ist? Stimmt irgendetwas nicht? Nein, nichts. Es gibt nur Probleme mit einem der Kängurus im Zoo. Das ist alles. Nee, du hast gerade eben an ein Känguru gedacht? Ich hätte mir nur gewünscht, wir wären an einem intimeren Ort. Ich könnte dich in den Arm nehmen und küssen, bisschen küssen. Matthew, darum geht es doch gerade. Wir müssen unsere Verhaltensmuster ändern. Ich arbeite jetzt für Fairmont. Was? Wie? Er hat mir einen Job im Rahmen einer inszenierten Arbeit angeboten, die er gerade vorbereitet. Ein gefaktes Büro mit gefakten Angestellten, die richtige Anrufe beantworten. Was denn für Anrufe? Das weiß ich nicht. Eine Nörgel-Hotline, hat er gesagt. Das verstehe ich nicht. Ja, ich auch noch nicht, aber Fellman wird es mir erklären. Ach übrigens, er hat hier auch irgendwo eine Arbeit. Er hat sie mir mal gezeigt. Sind wir deshalb hier? Ich meine, geht es um Fellman? Versuchst du mir zu sagen, dass du wieder mit ihm zusammen bist? Oh bitte, Matthew, red keinen Unsinn, ja? Komm. Hier, das ist von Fairmont. Diese weiße Kiste verkörpert alles, was ich an moderner Kunst nicht leiden kann. Fairmont unterrichtete Installationskunst an der Call Arts. Sein Objekt war unspektakulär in einem Atrium abgestellt worden. Jetzt warte doch mal. Siehst du, es ist gar keine Kiste. Schau mal, es hat eine Tür. Hey, hier ist ein kleiner Raum. Typisch für Fairmont, den guten Teil zu verstecken. Beeil dich, bevor jemand kommt. In der Kammer setzte sich Lucinda gebückt auf das schlittengroße Bett. Dann nahm die Matthews Hand und zog ihn auf ihren Schoß. Warte. Das letzte Mal, ja? Auf jeden Fall. Aber wirklich, es muss wirklich das letzte Mal sein. Ja, das ist es wirklich. Wir dürfen die Band nicht gefährden. Jetzt werden wir nicht. Wir werden überhaupt keinen Unterschied feststellen. Du und ich. Wir werden einfach nur Freunde sein. Mhm. Einfach und nur Freunde, Band Matthew. Geht's prima, ja. Ja, einfach nur Freunde. Du liebst mich, ja. Du liebst mich nicht. Ja. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jonathan Lethem. Ich verliebe mich alle 5 Minuten. Ich könnte jetzt schon ein bisschen in Sie verliebt sein. Hören Sie, ich bin dazu da, Ihre Nörgeleien aufzuschreiben. Los Angeles um 4 Uhr nachmittags. Die Sonne war über dem Sunset Boulevard so blass und flüchtig wie Morgenlicht. Meine heutige Nörgelei könnte davon handeln, wie es ist, wenn ich mich verliebe. Lucindas neuer Arbeitsplatz in Fairmonts Galerie befand sich in einer der zusammengeklatschten Sperrholznischen. Obwohl ich natürlich versuche, es nicht zu tun. Ja, erzählen Sie. Meine Augen zerstören Sie. Was? Ich habe ab und zu diese Monsteraugen. Aha. Ich stoße auf irgendetwas, was ich nicht mag. Und dann wird es riesengroß. Es wird zur ganzen Welt. Wie soll ich Ihnen das sagen? Also, einmal waren es die Fingernägel einer Frau. Die Fingernägel? Ja. Sie waren zu. Was? Ungepflegt? Nein. Sie waren nicht ungepflegt. Sie waren zu klein. Sie waren stummlich. Ja. Und ich konnte an nichts anderes mehr denken. Ich habe damit angefangen, sie in meinem Kopf zu zersetzen. Mit diesen Monsteraugen. Monsteraugen? Monsteraugen, schrieb Lucinda in Druckbuchstaben auf ihrem Blog. Daher denke ich manchmal, das Netteste, was ich für irgendjemand tun könnte, wäre, ihn vor diesen Augen zu schützen. So wie man einen Wolf vor dem Mondlicht schützt. Sie meinen einen Werwolf? Nein, nein. Als sie sich umwandte, bemerkte Lucinda, dass Furman stirnrunzelnd hinter ihr stand. Mit wem hast du geredet, als ich reingekommen bin? Hä? Was glaubst du wohl? Mit einem Nörgler. Das hörte sich an, als würdest du ihn kennen. Ja, er hatte eine Menge zu erzählen. Dass er an jedem einzelnen Tag der vergangenen Woche angerufen hatte, ließ Lucinda unerwähnt. Fairmont wirkte overdressed auf dem schäbigen weißen Plastikstuhl des Siete Mares, einem Fastfood-Restaurant am Sunset Boulevard. Sag mal, als wir zusammen waren, warst du da in mich verliebt, Fairmont? In Lucindas und seinem letzten Jahr am College hatte er damit angefangen, maßgeschneiderte Anzüge, polierte Schuhe und Seidenkrawatten zu tragen. Ja, vermutlich war ich das. Die Anzüge debütierten, als ihm die Haare auszugehen begannen. Hatte damals einen Anschein, oder? Und machst du Zigarette? Vermutlich. Anscheinend, scheinbar. Ich hasse diese Wörter. Ich will echte, ich will wahre Leidenschaft, nicht Unverbindlichkeit und Elend. Elend ist eine günstige Voraussetzung für eure Band. Sag mal, nur weil wir so unglücklich sind wie eine große Rockband, heißt das noch lange nicht, dass wir nicht scheiße sind. Oh, ihr seid zu streng mit euch. Die meisten großen Rockbands sind nicht nur unglücklich, sondern auch noch scheiße. Also wenn man sich mal genau anhört. Fairmont, du hast noch nie was von Musik verstanden. Möchtest du wirklich keine Zigarette? Wenn mal jemanden gehen? Die Band passte kaum in ihren Probenraum, vormals das Wohnzimmer der Schlagzeugerin Denise Urban. In dem nun der dreifache Teppich belag und die mit Betttüchern abgehängten Erkerfenster die Musik vor aufgebrachten Nachbarn schützen sollten. Sorry, noch ein Geh. Matthew stand unbeteiligt in der Mitte des Zimmers. Auf einer Couch aus zerschlissenem Baumwollstoff saß Bedwin Grünlich, der Leadgitarrist, Arrangeur und Songwriter der Band. Die Band hatte 10 Songs. Das reichte für ein flott gespieltes Set von 35 Minuten. Sie drängten Bedwin regelmäßig, mehr Songs zu schreiben, was er eine ganze Weile nicht getan hatte. Nicht, dass deswegen jemand in Panik geraten wäre. Hey, Bedwin. Bist du okay? Klar. Sorry. Bedwin, hast du heute schon was gegessen? Ja, klar. Na, natürlich. Ich hatte auf jeden Fall ein Rosinenbrötchen. Wie wär's mit einem Ginger Ale und einem Mortadella-Sandwich? Ich hab auch Bier, falls jemand eins möchte. Bedwin watschelte hinter Denise in die Küche. Ich habe im Zoo gekündigt. Dr. Rorschach war so sauer, sie hat mich nicht mal mehr in mein Spind gelassen. Brad stirbt vor Langeweile und alle schauen weg. Wer ist Brad? Das Känguru. Du warst schon. Lucinda legte ihre Hand auf sein Haar. Brad ist wahrscheinlich nur ein wenig niedergeschlagen. Brad ist verdammt depressiv. Du siehst dich selbst in diesem Känguru, aber davon stirbst du nicht. Vielleicht ersticke ich ganz langsam. Wer weiß? Kann man schwer sagen. Wie wir alle. Wir werden bald 30 und haben nichts auf die Reihe gekriegt. Schau dir Bedwin an. Er kann sich nicht mal selbst ernähren. Und er ist unser Genie. In der Küche verschluckte Bedwin sich beim Herunterschlingen seines Essens. Jeder kann Texte schreiben. Ja, jeder kann in einer lahmen Band sein. Jeder kann das Winterfell eines depressiven Kängurus auffegen. Jeder kann die Tränen aus den infizierten Augen eines Nasenbeutlers wischen. Jeder kann einem Affen Handschellen anlegen. Aus demselben Grund kann auch jeder in fucking Falmunds blöder Möchtegern-Galerie Anrufe entgegennehmen. Oder in einem Sexshop arbeiten. Denise arbeitet nicht in einem Sexshop. Masturbationsboutique, wie auch immer. Lucinda sah ein, dass sie Matthew gereizt hatte, als sie sein Haar berührte. Ich hab's Matthew und Denise schon gesagt. Ich hab noch keinen Text für den neuen Song. Ich hab's versucht, aber... Bedwin. Ich hab ein Problem mit Sprache. Was meinst du damit? Mit Sätzen. Wörtern. Wir wissen, was Sprache ist, Bedwin. Mein Problem ist, dass ich nicht mehr an die Orte glaube, von denen die Worte kommen. Lucinda sagt, jeder kann Texte schreiben. Ach, weißt du, fahr zur Hölle, Matthew. Lass es uns doch einfach spielen. Lucinda produzierte einen Kaltstart und stellte sich mit dem Gesicht zu Denise, von der sie eine Antwort der Drums forderte. Denise ging darauf ein. Wozu brauchte man Wörter? Lucinda auf dem Höhepunkt des Refrains. Danach suchte sie sich ihren Weg zum Anfang des Verses. Sie summte, um sich eine weitere Zeile zu erarbeiten. Ohne Lucinda anzusehen, stimmte Matthew beim nächsten Durchlauf ein. Get you out of range of my monster eyes. And the best thing I ever did for you. Let's get you out of range of my monster eyes. Wir veranstalten eine Party. Fairmont, zu vornehm angezogen für 1 Uhr nachmittags mit Leinenanzug und gelber Krawatte, hatte Lucinda für diese Besprechung aus ihrer Kabine entführt. Jules Harvey ist Partypromoter. Der hat ein ziemlich großes Loft und wir arbeiten zusammen an einem Happening, eine Tanzparty. Nur, dass man niemanden mitbringen darf. Ja, und man muss Kopfhörer tragen. Man hört sich an, wozu man am liebsten tanzt, seinen eigenen Mix. Und ich könnte es die Party der Fremden nennen. Oder vielleicht Apparty. Ja, von der Part. Ja, ich verstehe schon. Ja, ich hatte überlegt, dass im Hintergrund absolute Stille herrschen sollte. Aber also Jules hat vorgeschlagen, Band spielen zu lassen, ohne dass jemand sie beachtet. Und ich dachte, also euer kleines Konsortium wäre vielleicht scharf auf den Gig. Also ihr müsst bloß äußerst leise spielen. Also eigentlich solltet ihr kaum zu hören sein. Das könnte der Durchbruch werden, auf den ihr gewartet habt. Ich habe gesagt, ich weiß nicht warum, aber das Einzige, woran ich denken könnte, wäre sie mit dem Mund zu befriedigen, während sie fernsieht. Lucinda war allein in der Galerie, als er anrief. Ihr fabelhafter Nörgler. Idealerweise, während sie raucht. Aber sie war keine Raucherin. Kann nicht alles haben. Nein. Eine Zeit lang wurde es eine Gewohnheit. Ich habe sie in ihrem Apartment besucht. Sie spreizte die Beine, während sie auf so ein ranziger gelber Kunstledersessel, ja, saß und dann hat sie das Kleid hochgeschoben. Und danach hat sie gelacht. Sie hat mich angesehen und hat wie verrückt gelacht und ich habe auch gelacht. Es war wirklich eine ideale Beziehung. Also musste ich sie zerstören. Wie denn? Eines Tages hat sie mir erlaubt, sie zu fesseln. Ja, ich konnte sie sehen. Ich konnte sehen, wie sie atmet. Ich konnte, wie ihr kleiner Bauch vibrierte. Aber es gab nichts mehr zu tun. Also bin ich in die Küche gegangen und habe gegessen. Und sie hat miaut. Sie hat ein Geräusch gegeben wie ein Kätzchen. Während ich in der Küche stand und ihren Kühlschrank geplündert habe. Da habe ich eine Schere gefunden, bin reingegangen und habe sie losgeschnitten. Und dann bin ich gegangen. Wir haben nie wieder ein Wort miteinander gesprochen. Und als Sie sie so zurückließen, war das Ihre Art, sich zu rächen? Weil sie nicht befriedigt hat? Bleibt wohl ein Geheimnis. Letztlich waren wir füreinander nichts anderes als Astronautenfraß. Es ist immer ein Fehler anzunehmen, man bekäme irgendwas Nahrhaftes aus den Geschichten. Würden Sie sagen, ich bin Astronautenfraß für Sie? Ich hätte Sie gestern Abend fast von zu Hause aus angerufen. Und ich? Bin ich Astronautenfraß für Sie? Hi, willst du was zu essen? Hi. Kann ich reinkommen? Lucinda stand mit 2 dampfenden Stücken Pizza von Hard Times vor Bedwins Tür. Klar. Ich habe gerade einen Film geguckt. Welchen denn? Human Desire von Fritz Lang. Einen der 10 größten Filme aller Zeiten. Aha. Also hast du ihn schon mal gesehen? Man könnte sagen, ich studiere ihn. Sie zwängten sich an Bedwins roten Linoleumtisch, die Pizza vor ihnen. Bedwin, hör mal zu, ich habe noch mehr Ideen für Songs. Hat dir Monster Eis gefallen? Er ist absolut großartig. Aha, gut. Vielleicht können wir das mal wiederholen. Guck mal. Nostalgia Vue, Dirty Yellow Chair, Astronaut Food und Secret from Yourself. Bedwin hatte 4 neue Songs geschrieben. Er präsentierte sie der Band bei derselben Nachmittagsprobe, bei der Lucinda die Neuigkeiten von dem A-Party-Gig zum Besten gab. Lucinda behielt ihre Geheimnisse für sich. Also schwänzten sie Nebenjobs und Schlaf, um sich an 4 der nächsten 5 Tage zu treffen und ihre neu erworbenen Schätze aufzupolieren. Denise schmierte in den Pausen regelmäßig und ohne zu murren Sandwiches für Bedwin. Wie wär's mit so Robot Head in Mourning? Was? Das war ein Vorschlag für einen Bandnamen. Mourning im Sinne von Trauer oder Mourning wie Mourning Hesbrook? Ich dachte ja an Trauer, aber das ist doch egal. Wir können es jedes Mal anders schreiben. Ich habe die Tage einen Autoaufkleber gesehen, auf dem stand, überschüttet die kaputte Welt mit Liebe. Hey, ich habe das Ding auch überall gesehen. Ich habe es gestern sogar auf einem T-Shirt gesehen. Was soll das heißen? Wir könnten uns die kaputte Welt nennen. Matthew war schon fast aus der Tür. Langweilig, einsam, morbid, scheiße, oberflächlich. The Surfaces? Lasst Falmond entscheiden. Vielleicht sollte er uns als die Pappmaché-Band ankündigen. Oder die Taubstummen. Die Zimmer pulsierten von mikrobiotischen Lebensformen, verfaulendem Salat, tierischem Schweiß. Das stinkt ja bestialisch. Geh weiter. Na los, Denise. Matthew schlief mit offener Tür, auf dem Rücken ausgestreckt, die nackten Umrisse nur von einem dünnen Betttuch bedeckt. Hier ist nichts. Lass uns mal einen Blick ins Badezimmer werfen. Der Geruch wurde stärker. Was ist, wenn sie beißt? Die Eindringlinge spähten gemeinsam zu einer klauenfüßigen Badewanne, die im Düstern wie eine Elfenbein-Ikone leuchtete. Brett, die Känguru-Dame, blickte zu ihnen hoch. Das gelbe Augenpaar folgte ruhig jeder ihrer Bewegungen. Ein kleines Rinnsal Känguru-Pisse perlte in den Abfluss. Sehr gute Idee. Das ist meine Visitenkarte. Matthew. Lucinda zog nicht ab. Matthew wird von einem wundersamen Akt des Kängurus ausgehen. Lucinda? Plötzlich stand er vor ihnen, eingewickelt in sein Laken. Auf frischer Tat ertappt, starrten die betrunkenen Frauen ihn an. Sie wurde total krank. Sag mal, spinnst du? Bist du bescheuert? Hallo? Ich hab dich angerufen. Stimmt. Tut mir leid. Hast du geschlafen? Ich war noch wach. Und warum hast du mich nicht angerufen? Du hast drauf gewartet. Ich will dich sehen. Ich weiß wirklich nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich muss aber. Morgen Abend habe ich Zeit. Kennst du das Ambit Hotel? Aha. Downtown auf der 6. Carlton. Er war auf eine leicht aufgedunsene, verlebte Weise Carlton. Attraktiv. Sag Carl zu mir. Nasenflügel und Kinn waren tief eingeschnitten. Die Augenlider hingen oben und unten sackartig hinunter. Das ganze Gesicht war eingefasst von einer langen weißen Mähne. Die oberen Knöpfe des Hemdes standen offen und enthüllten weißes Haar. Zieh dich aus. Er reichte ihr ein Glas und setzte sich auf die Bettkante neben sie. Wir schaffen jetzt Geheimnisse, anstatt sie zu erzählen. Spreiz die Beine. Er legte seine Hand auf ihren Oberschenkel. Du kannst jedem alles erzählen, meinen Namen, wie wir uns kennengelernt haben, alles, alles. Aber lass uns ein wirkliches Geheimnis schaffen. Lass uns etwas in diesem Zimmer einschließen. Seine Finger breiteten sich fächerförmig über ihrem Bauch aus. Möchtest du, dass ich meinen Finger in dich reinstecke? Lucinda verschlang gierig seine Finger. Ja. Nur wenn du versprichst, dass es für immer ein Geheimnis bleibt. Sie hörte ihre eigenen zoologischen Laute, als sie mit seinen Fingern im Mund atmete. Ein Summen und Piepen tief in ihrer Brust. Gib dem keinen Namen. Dann zog er seine beiden Finger aus ihrem Mund und schob sie in sie hinein. Nimm deine Hand nicht weg. Er zwang sie zu warten, bis sie nicht länger konnte. Hier. Yeah. Betrunkene Schönheit. Lucinda saugte die letzten Tropfen Alkohol aus der Whiskyflasche, schluckte die Reste aus ihrem Glas. So, jetzt nimm den Hörer ab. Den soll ich ihn anrufen? Na, den Typen, vor dem das vielleicht ein Geheimnis ist. Sie sah ihn an, entsetzt und entzückt zugleich. Na los, mach schon. Ich krieg nur den Abi dran. Hinterlass eine Nachricht. Oh, sing was. Ja. Ja, denk dir ein Lied aus. Känguru-Rudel-Ruh, das Beutelchen. Oh, bleib zu, sonst kratzt du dir auf die Schuhe. Oh. Nett. Noch eine Strophe. Känguru-Rudel-Ruh, mach bloß kein Pipi, sonst machst du nie mehr Pipi. Karl? Ja? Als du gekommen bist, hast du da gesagt, überschüttet die kaputte Welt mit Liebe? Oder habe ich mir das eingebildet? Nein. Das habe ich gesagt. Ich habe denselben Spruch auf einem Autoaufkleber gesehen. Hast du? Ja. Ja, den gibt's auch auf T-Shirts und Kaffeebechern. Wieso? Weil das meine Arbeit ist, also meine neueste. Ich denke mir Slogans aus. Um über die Runden zu kommen, muss ich mir nur alle halbe Jahr einen ausdenken. Okay, sag noch einen. Mal nachdenken. Oh, mein Lieblingsspruch ist: Der Wunsch ist der Vater des Gedankens. Nee, der ist von dir. Die Eingeladenen drängten sich auf dem Olympic Boulevard vor einem sanierten Industriekomplex, dessen Lastenaufzug als unscheinbarer Eingang zu Jules Harveys Loft diente. Ich nehme an, ich habe den Soundcheck verpasst. Nicht nur den Soundcheck, Lucinda. Lucinda hatte die letzten Tage und Nächte ausschließlich mit dem Nörgler verbracht. Darüber war ihr das Zeitgefühl abhanden gekommen. Jules hat zu viele Leute eingeladen. Und keiner hat Musik mitgebracht. Schweiß rann Felmond die Schläfen herunter. Er hämmerte auf die Tasten eines abgenutzten silbernen Walkmans und warf das Gerät beiseite. Wenn die alle hochkommen, dann werden sie alles kaputt machen. Ich hab's gesehen, halb Silver Lake ist da. Jules Harvey wollte eine Party schmeißen, aber es sollte keine Party werden. Ich lasse da niemand ohne Kopfhörer rein. Nee, und jetzt will Jules Harvey, dass ich mit ihm zusammen die Fenster aufmache. Wieso, um rauszuspringen? Er will, dass sie hören. Wen hören? Die Band selbstverständlich. Ihr sollt laut spielen. Die ersten Akkorde, Geräuschbrocken, stürzen in die Schlucht der Gebäude. Für die Menge auf dem Gehsteig scheint es sich um atonalen Lärm zu handeln. Doch schon bald bringen die Ohren der Zuhörer die dissonanten Töne in eine sinnvolle Verbindung. Hey, jeder kennt es, jeder hat es im Blut. selbst wenn man nicht in der Lage ist, es genau zu artikulieren. It's Rock'n'Roll. Die Band beendet gerade den letzten Refrain ihrer Eröffnungsnummer, als jemand die Türen des Lastenaufzugs aufstößt und der erste Schwung Gäste auf die Tanzfläche strömt. Die Bühne ist umgeben von tropfenförmigen, purpurfarbenen Spots. One, two, three, four. Der zweite Song wird mit einem einzigen Rimshot wie ein Feuerwerkskörper eröffnet. I'm your house guest, I can't get no rest in your guest bed, I sleep when I'm dead. Ohne Pause geht die Band über zu Astronaut Food. Just astronaut food for you. Are you gonna take me along to the moon? Am I just astronaut food for you? Are you gonna take me along to the moon? Diese Band hat was! Get you out of range of my monster eyes. Best thing I ever did for you was get you out of range of my monster eyes. Der Song heißt Monster Eyes und macht sofort Eindruck. Er trennt die absolut annehmbaren Lieder von dem einen. Der Rest des Sets ist die Bestätigung. Jules Harvey hat es wieder mal geschafft. Oder Fallman Strand. Ihr seid eine Band, wie man sie selten hört. Alte Männer in jugendlicher Kleidung. Sehr underground, wenn ich so sagen darf. Der Impresario Jules Harvey mit seiner Baseballkappe und Trainingsjacke, flankiert von zwei weiteren. Der eine in Jeans und Cowboyhemd. Mick Falsch, wie heißt ihr denn? Als euer zukünftiger Manager sollte ich das wissen. Wir haben keinen Namen. Und du bist auch nicht unser zukünftiger irgendwas. Kein Name, finde ich gut. Hinter ihnen stand noch jemand. Älter als der Rest und größer. Mit einem Wust steinweißen Haares, der aus einem breiten, schalartigen Stirnband ragte. Ich habe Harvey gesagt, dass ich euch gern helfen würde, ein paar Demos von dem Material zu machen. Dokumentiert das Set, das ihr momentan spielt, Monster Eyes im Jetzt, bevor sich alles ändert. Nichts ändert sich, außer dass wir besser werden. Und wir sind auch nicht Monster Eyes. Auf einmal rückte der große Mann mit dem Stirnband ins Blickfeld und schob Mick Falsch mühelos beiseite. Okay. Anscheinend ohne den kleineren Mann überhaupt zu bemerken. Hey, ich kenne Sie. Sie sind Fancher Herbstbrust. Ja, ja, richtig. Wahnsinn. Ich höre Sie, seit ich Kind bin. Ist klar, Süßer. Schön, Sie kennenzulernen. Lass uns abhauen. Nein, ey, du verstehst das nicht. Das ist Fancher Herbstbrust von KPKD, der offene Kinnladen. Er ist unheimlich wichtig für die Musikgeschichte dieser Stadt. Als Sie ein Kind war, wollte ich immer nur Sie sein. Hört mal, meldet euch. Ihr werdet euren Song spielen, im Kinnladen, live im Studio. Welchen Song? Du weißt schon, Milchgesicht. Fancher Herbstbrust schlängelte sich durch die musiklose Tanzfläche. Bedwin, Gitarre zum Aufzug, und zwar zügig. Du auch, Matthew. In dem Augenblick trat er in den Lichtkegel und zeigte sich. Ich dachte, der Nörgler. Wenn ich die Augen zusammenkneife, dann kann ich mich selber auf der Bühne sehen. Karl. Ich habe deine Sprüche für die Texte benutzt. Carlton. Das habe ich gemerkt. Bedwin hat die Musik dazu geschrieben, der Gitarrist. Weiß er es? Nein, niemand weiß es. Du, ich nehme normalerweise Hunderte, wenn nicht sogar Tausende, ja, pro Verb oder Substantiv. Ich habe mein Scheckbuch nicht dabei. Dann nehme ich eine Geisel. Lucinda drehte sich um und bemerkte Denise. Carlton, ich muss zu den anderen. Kann ich mitkommen? Sie blickte ihn an. Bitte, ich bin noch nie in einer Band gewesen. Ruf mich morgen an. Ja, oder heute Nacht. Hallo? bist du wach? Ja. Ich wollte mit dir über das Beuteltier reden. Oh, ich muss mich noch bei dir entschuldigen. Das brauchst du nicht. Ich wollte nur, dass sie Brad zurück zur Erde lassen. Ihre Stühle hatten sie vom Tisch weggeschoben, das Essen größtenteils vernichtet. Sie behaupteten, sie sei aggressiv gegenüber den anderen Kängurus, aber Einzelhaltung ist ein Teufelskreis. Sie hat im Loch bestimmt nichts über die scheiße angemessene Sozialisation gelernt. Weißt du, Matthew, es ist bestimmt in dem Apartment mit euch beiden auch nicht einfach. Oh Mann, ey, also mein Plan war, das Ganze öffentlich zu machen. Ich habe versucht, die Times und die Weekly dazu zu bewegen, sich Brad anzusehen. Ich habe gesagt, ich würde sie als Geisel gefangen halten, um gegen ihre Behandlung zu protestieren. Ich habe sogar beim Fernsehen versucht. Die haben nicht mal zurückgerufen. Das verstehe ich nicht. Dr. Rorschach hat mich ausgetrickst. Wenn die Zeitung oder das Fernsehen anrufen, sagt sie, der Zoo vermisst keine Kängurus. Die denken, ich bin ein Publicity-geiler Zoo-Stalker. Wenn sie bestätigt nicht mal, dass ich dort gearbeitet habe. Gleichzeitig erwähnt sie im Zoo nicht, dass ich gefeuert bin. Eigentlich bin ich auch gar nicht gefeuert. Wie, Matthew, was denn jetzt? Geh mal einen Scheck abholen. Ich bin total pleite. Fairman saß an einem anderen Tisch und kritzelte in einen Block, den er auf dem Knie abstützte. Ich trete in eine neue Phase radikaler Offenheit. Ab jetzt werde nur noch ich selbst mein konzeptuelles Medium sein. Okay. Aber was zeichnest du da? Euch. Es liegen keine weiteren Nachrichten vor. Er hatte nicht angerufen. Er hatte es noch nie getan, noch nie ihre Nummer, nur die Nagel-Hotline. Er rief nicht an. Auch nicht am nächsten Tag. Ja? Die Tür war angelehnt. Frau Dr. Rorschach. Herein. Ihr fleischiges Gesicht war recht hübsch. Die dunklen Augen glitzerten in wonnigen Höhlen. Ihr volles schwarzes Haar, auf japanische Art in einem Hängeknoten gebunden, hatte einen waschbärartigen weißen Streifen. Ich hätte Sie gerne einen Augenblick gesprochen. Ich schreibe für die Echo Park Pledge. Es geht um ein angebliches Beuteltier, das von Ihrem Grundstück entwendet wurde. Entwendet? Eine Ihrer Leute ist untergetaucht. Die fragliche Person ist ein Simulant, der zu oft krank feiert. Nichts weiter. Wie heißen Sie? Mein Name tut nicht zur Sache. Verstehe. Dr. Rorschach nahm Lucinda unter die Lupe. Wie ich der Polizei schon sagte, kein normaler Mensch und schon gar kein Zooangestellter würde ein Känguru in einem Apartment in der Stadt halten. Ein ausgewachsenes Känguru hat 3 bis 4 Mal täglich Stuhlgang mit Ausscheidungen annähernd so groß wie ein Baseballhandschuh. Ein Fanghandschuh, um genau zu sein. Also kein normaler Mensch. Das habe ich gesagt. Natürlich könnte sich eine gewisse Person unter gewissen örtlichen Umständen weniger normal verhalten haben, als eine gewisse andere Person es erwartet hat. Und würde daher jetzt mit einer 3 bis 4 Fanghandschuhe-Situation konfrontiert sein. In der Situation gibt es für die betreffende Person nur eine Lösung. Was für eine Lösung ist das? Schnell wieder normal werden. Ich verstehe. Und wenn die Person sozusagen heimkehren wollte? Wie Sie dem bereits Gesagten entnehmen können, ist und wird nie etwas passiert sein. Vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Dr. Rorschach deutete auf die Tür. Frau Dr. Rorschach? Ja? Sie sind eine außergewöhnliche Verhandlungspartnerin und ich habe mich gefragt, ob Sie jemals in Betracht ziehen würden, einen Musiker oder eine Gruppe zu vertreten? Das Nörgelbüro wurde gemäß Fairmans Abneigung gegen langsame Übergänge hastig demontiert. Die Trennwände fielen, gegen Abend waren die Handwerker weg. Ich glaube, ich bleib noch ein bisschen. Um 9 fangen sie wieder anzurufen. Das machen sie immer. Fairman schaltete die Deckenlampe aus. Wow, und ich hatte schon Angst, da wird jemand sentimental. Und ich hätte nicht gedacht, dass du es bist. Aber die Nummer ist abgemeldet und wird kurz nach Mitternacht abgestellt. Der 6. oder 7. Anruf kam von Denise. Da steckst du also. Lass uns ausgehen. Ich halte eine Art Nachtwache. Eine bestimmte Person könnte hier anrufen. Der Typ von vorgestern? Ja. Vielleicht kannst du ja hier hinkommen. Willst du was zu trinken? Hol doch ein Sixpack. Mach ich. Ah, und Denise? Ja? Ein Sixpack und eine Schere. Eine Stunde nach Denise spazierte er in das Ladenlokal. Er hatte sich einen Joint angezündet. Hat mich ganz schön durcheinander gebracht. Dass ihr meine Songs singt, meine ich. Ich... Lucinda war umgeben von ihrem abgeschnittenen Haar. das wie nach einer kontrollierten Explosion verstreut lag. Meine kleinen Kritzeleien, meine ersten Entwürfe, meine Nörgeleien, nennt es wie ihr wollt hier, wisst ihr? Danke. Das ist bei unseren Telefonaten mitgeschrieben. Stimmt's? Lucinda erzitterte beim Klang seiner Stimme. In Wahrheit konnte er von ihr haben, was er wollte. So, und jetzt forderst du Urheberrechte an Songs, die eigentlich Bedwin geschrieben hat, den du nicht mal kennst. Weißt du, ein guter Freund von mir hat mal gesagt, es gibt keine Tiefe ohne Oberfläche. Es gibt keine Tiefe ohne Oberfläche. Es gibt keine Tiefe ohne Oberfläche. Sie starrten ihn an. Die Bassistin und die Schlagzeugerin. Oh Gott. Carmen war von der Band domestiziert worden. Als stummer Beobachter der Proben hatte er mittlerweile Dutzende von Skizzen der Fünf gemacht, die die Eingliederung von Carl und seinem Keyboard in ihre Gemeinschaft dokumentierten. Die Band hatte sich um den riesigen Tisch in Karl Vogelsams Loft versammelt. Ja, wow, ich schlag vor, wir trinken auf Monster Eis, diesen furchtbaren Song von dieser furchtbaren Band. Nein. Auf dich, Farmund. Und auf deine Kochkünste. Auf Falmond und auf Monster Eyes und auf Bedwin, unser heimliches Genie. Ja, auf Bedwin. Bravo, Bedwin. Darauf, dass er mir die Worte in den Mund legt, mögest du nie eine Solo-Karriere starten. So wahr uns Gott helfe. Okay, Leute, ich möchte noch einen Trinkspruch von Karl, unserem neuesten Mitglied. Okay, ein Trinkspruch. Also, auf den Stein in der Kirsche, auf die Feuerqualle in der Lagune, den Verlierer unter den Gewinnern, den Sprung in der Glocke. Sie warteten, die Gläser erhoben, unsicher, ob er fertig war, außer Matthew, der einfach weiter aß und ihn ostentativ ignorierte. Und auf das Anrufen alter Liebschaften. Auf Sex mit der Ex, obwohl man genau weiß, dass man es tunlichst lassen sollte. Und auf das Ausschlürfen des Bodensatzes. Meinst du den an der Kaffeetasse? Ich hoffe, du hattest nie das Gefühl, ich würde den Bodensatz ausschlürfen oder dich irgendwie ausnutzen, denn das habe ich nie getan. Nicht ein einziges Mal. In der Nacht zuvor hatte Matthew in einem heimlichen Alleingang Brett, die Känguru-Dame, in den Zoo zurückgebracht. Ich habe mir die Kassette angehört, die Sie mir geschickt haben. Mir ist bloß noch nicht klar, wo Sie meine Rolle sehen. Naja, es gibt Leute, die Interesse an der Band gezeigt haben. Und ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass Sie die auf Abstand halten könnten. Willkommen zurück. Ich beim Kinnladen, Sie beim Staunen, mit offenem Mund. Also, hier, seltene Gäste, Debüt, Silver Lake, Echo Park. Freunde, ich habe gehört, Sie haben gehört, wir werden hören, wie Sie spielen, für uns live. Sie waren 4, jetzt sind es 5, schon verändert. Monster Eyes, wirklich entzückende Leute. In dem Augenblick war es unverkennbar. Etwas war aus ihrem unendlichen Zögern hervorgegangen. Die Band hatte einen Namen. Sprecht mit Los Angeles, Monster Eyes. Hinter der Scheibe des Studios tauchten Gestalten auf. Mick Felch im Cowboyhemd und Jules Harvey mit seiner Baseballmütze. Wann, mein Häschen? Wann? Wo? Namen, Einflüsse, zusammengekommen. Matthew und ich haben zusammen in einem Copyshop gearbeitet. Ja, sie und Denise spielten in derselben Schulband. Und wir fanden immer, dass Bedwin wahnsinnig viel Talent hat. Ich habe da eine Nummer angerufen, die auf einem Aufkleber stand. Der Song. Große Party, Riesenwirbel. Jeder kennt Harvey. Das ist ganz witzig. Eigentlich sollten wir stumm spielen. Wer? Was? Ich meine geschrieben, das Titellied, das Wolfsgeheule. Bedwin. Entfesselt euer Charisma. Los Angeles dürstet danach, euch zu hören. Monster Eyes. Bitte? Singt euren Song. Moment, erstmal möchte ich noch was sagen, ja. Also bevor wir spielen, wenn es okay ist. Neues Mitglied. Spielt Keyboard. Glücklicher Mann. Ja, ich bin glücklich, danke. Ja, auf dem Studioboden. Wie ein ertrunkener Adler. Genau, das wollte ich ja erklären. Also mir ist heute Morgen klar geworden, dass Monster Eyes eigentlich ein Lied über den Tod ist. Und dass der Sänger ist so eine Art Zombie, der die Lebenden warnt. Zombie? Ja. Ja, und das ist der Grund, weshalb ich am Boden liege, weil ich dem Sänger eine düstere Grabestimme geben möchte. Oh, ich glaube, Karl meint, wenn man jemanden nicht liebt, ist man anfällig. Nein, einige Dinge braucht man nicht. Ha, wie bitte? Better conceal yourself from the light. Oh, my little pumpkin, there are things that come out at night, and they come out galumphing. I'm the one who always cut you down to size, excavating your flaws with my monstrous eyes. Stop! With Stop. My monstrous Stop. Eyes. Karl. Was soll das? Ich improvisiere. Das ist Matthews Einsatz. Das ist mein Song. Hä? Matthew könnte mit mir zusammen singen. Es ist nicht dein Song. Du hast doch nicht mal den Text geschrieben, das hat Lucinda gemacht. Eine schattenhafte Gestalt auf der anderen Seite der Scheibe gab sich zu erkennen. Dr. Rorschach. Mick Felsch war bereits aus dem Regieraum verbannt worden. Jetzt knöpfte sie sich Jules Harvey vor. Okay, Leute, lasst es uns doch nochmal versuchen, ja? Matthew, wenn du vielleicht einfach singst. Vielleicht sollten wir es a cappella singen, hä? Ja, oder noch besser, wir rezitieren es wie ein Theaterstück. Was die Dramatik des Textes ganz anders betonen würde. Mr. Schaller, Miss Höcke, ich verstehe so langsam das Problem. Wirklich? Mr. Vogelsang, ist das korrekt so? Ja, so heiße ich. Wer sind Sie? Das spielt jetzt keine Rolle. Kann ich draußen mit Ihnen reden, Mr. Vogelsang? Der Nagler hatte es heraufbeschworen und prompt war sie wie eine Todesbotin in Schwarz erschienen, um ihn zu holen. Sie sind eine Frau, der man schwer widersprechen kann. Bilden Sie sich ja nichts ein. So gut kennen Sie mich nicht. Tut mir leid. Entschuldigung, angenommen. Sie deutete auf die Tür. Mit dem Gesichtsausdruck eines Sünders blieb er auf allen Vieren. Sie nickte ihm kurz zu, als er über die Schwelle in den Flur hinaustappte. For my eyes destroy you. Better run. I feel my eyes upon you. Better run. Better run. Better run. Best thing I ever did for you was get you out of range. Get you out of range of my monster eyes. Better run, better run. Best thing I ever did for you was get you out of range of my mind. Monster Eyes. Best thing I ever did for you was get you out of range of my monster. So gut hatten sie noch nie gespielt. Wir waren nicht im Radio? Nein, nur der erste Teil des Interviews. Nicht der Song? Nein, nicht der Song. Viel Glück. Wo gehst du hin? Es gibt da jemand anders. Sie entdeckte ihn hinter dem grünen Vorhang, wie er einen schwarzen Lederkoffer packte, der offen auf dem Bett lag. Du warst dabei, als es passierte. Kannst du Dr. Rorschach schon vorher? Nein. Ich habe noch nie jemanden wie sie getroffen. Komm, du kannst hierbleiben, wenn du willst. Wirklich. Nein, ich würde mich freuen, wenn du und die Band es euch hier in der Zwischenzeit gemütlich machen. Nimm mich bitte ernst! Dieser Teil meines Lebens ist leider nicht ernst. Und welcher ist es dann? Es gibt keinen anderen. Sie flüchtete aus dem Loft. Matthew war nicht zu Hause und auch Denise nahm ihr Telefon nicht ab. Waren Matthew und Denise zusammen? Lucinda hatte ihre Welt untergehen lassen, während sie sich mit dem Nagler amüsierte. Und nun war alles Unvorstellbare möglich, ja sogar wahrscheinlich. Sie braucht die Band. Monster Eyes, die Träumer. Human Desire. Die Versager. Von Fritz Lang. Ihre einzigen Freunde. In letzter Zeit habe ich mich hauptsächlich auf die Textfragmente konzentriert. Textfragmente. Schau dir das an. Das ist unglaublich. An der Wand der Bar, da steht: If you don't see what you want, ask. Aber durch die Art, wie das Schild gestaltet ist, kann man nur lesen: You don't see you want. Was man, wenn man es anders interpretiert, auch lesen könnte als You don't see, you want. Lucinda küsste ihn. Ist der Text zu Monster Eyes und den anderen Songs wirklich von Karl? Ja, Bedwin. Sie kitzelte ihn mit der Zunge am Ohr und zerrte am Reißverschluss seiner Jeans, der sofort nachgab. Oh, Bert. Oh. Sie hatte vielleicht erwartet, er wäre zurückhaltend, schlaff und ängstlich in der Unterhose. Oh, Bedwin. Stattdessen sprang er ihr übereifrig entgegen und spritzte ihr schlagartig aufs Handgelenk. Ich liebe dich, Lucinda. Nein, das tust du nicht. Das tust du nicht. Bedwin, das tust du nicht. Keine Nörgeleien. Keine Telefone. Keine Band. Keine Freunde, kein Zoo. Kein Känguru. Auch keine Klamotten. Sie hatte sie abgeworfen, Stück für Stück abgeschält, bis sie nackt durch den grünen Vorhang glitt. Sie würde hier im Bett des Nörglers warten, bis er zurückkehrte. Sie schlief bald ein. Eigentlich gibt es keine Band mehr. Die Stimmen schienen nur Augenblicke später zu erklingen. In einem Traum vom Loft in orangefarbenem Sonnenlicht. Denise und ich machen mit unserem Musikprojekt unter einem anderen Namen weiter. Einige der Songs würde ich gern weiterspielen. Wenn ich recht verstehe, dann gehören die Songs dir und mir und niemand anderem. Ich glaube, das ist richtig. Du kannst sie haben. Ne? Bedien dich, reiß sie an dich. Keine Ansprüche meinerseits. Willst du kein Kaffee? Er ist wirklich hervorragend. Möchtest du auch einen Toast? Jetzt war der Traum reichlich olfaktorisch geworden. Ich glaube, die Klamotten auf dem Boden kenne ich. Entschuldige bitte das Durcheinander. Nein, Ich meinte, das sind Lucindas Klamotten. Genau die Klamotten, die Lucinda gestern Nacht anhatte. Ja, das könnte stimmen. Ich bin mir absolut sicher. Sie ist schrecklich. Lucinda ist eine durch und durch verdorbene Person. Ich will sie nie wiedersehen. Ich kann nicht mehr ihre Klamotten anschauen. Na, dann werfen wir sie eben in den Müll. Sollen wir sie anzünden? Gott, das wäre nur wirklich zu dramatisch, findest du nicht? Hm? Stopf sie einfach hier zu den Eierschalen. Kein Traum. Lucindas wunde Augen öffneten sich dem helllichten Tag. Es sind deine Songs, Bedwin. Jetzt warte doch mal eine Sekunde. Ich komme mit dir. Ich möchte hier wirklich nicht allein sein. Ihre Kleider lagen zusammengeknüllt und verdreckt im Müllkübel zwischen einem Kompost aus verkohltem Toast, Speckrändern, Eierschalen, Kaffeesatz und ausgepressten Orangen. Sie wühlte sich mit einer Hand hinein und fand die Tasche ihrer Jeans, erwischte ihren Schlüsselbund und ein paar zerknitterte Dollars. Fermans Zeichnungen, das Protokoll der Bandproben, rollte sie zu einer riesigen Röhre und klemmte sich die Ränder unter die Achseln. Ein Kleid aus Papier. Niemand sah, wie sie halbnackt in ihren Datsun stieg. Mir ist klar, dass dieser Strand schon immer, auch unabhängig von uns, existiert hat. Aber gerade im Moment habe ich das Gefühl, als wäre unsere emotionale Landschaft Wirklichkeit geworden. Die Delfine sprangen aus den Wellenkämmen. Sie schienen extra gekommen zu sein, um die beiden Strandläufer zu begrüßen. Diese beiden Genießer magenerwärmenden Scotchs. Dieses berauschte Liebespaar, das El Matador Beach erkundete. Ein Fleckchen Erde von fast katastrophaler Schönheit. Und unter idealen Bedingungen wirken Menschen psychedelisch aufeinander. Wer hat das gesagt? Niemand. Ich hab's doch gerade gesagt. Unglaublich, dass wir nie hierher gekommen sind. Wer hat dir denn den Tipp gegeben? Ferman. Auf seine Weise war Ferman ein Romantiker. Neptune's Net war eine weitere Offenbarung. Das Restaurant war nur für sie ein Geheimtipp gewesen. Und ansonsten vollkommen überlaufen. Ich hätte gerne ein Sapporo, bitte. Ein Tandem kam um die Kurve der Küstenstraße und arbeitete sich nach Norden vor, um die Anhöhe zu erklimmen, auf der Neptun's Net thronte. Darauf zwei füllige Gestalten. Dr. Rorschach auf dem Rücksitz, der Nörgler vorn. Beide mit geröteten, schweißglänzenden Gesichtern. Eine symbiotische Einheit. Schau mal. Ist das... Lass sie vorbeifahren. Die Radfahrer waren bald hinter der nächsten Kurve der Küstenstraße verschwunden. Unterwegs nach Gott weiß wo. Manchmal hatte ich das Gefühl, Karl war von uns allen der einzig richtige Künstler. Das hört sich vielleicht verrückt an, aber er hat mich an Elvis erinnert. Ja, schon möglich. Okay, das war Schwachsinn. Ja. Totaler Schwachsinn. Weißt du, was ich an dir am meisten liebe? Was? Sie griff nach seinem Nacken und zog ihn zu sich. Die Art und Weise, wie die Venen an deinen Unterarmen hervortreten. Und die Muskeln, die um deine Taille laufen. Ich liebe es, dass du so dünn bist. Das ist oberflächlich, Lucinda. Ja, aber es gibt keine Tiefe ohne Oberfläche. Du liebst mich nicht. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jonathan Lethem. Ersprachen. Erzähler Peter Jordan. Lucinda Höcke, Susanne Wolf. Matthew Schaller, Fabian Hinrichs. Bertben Grünlich, Fabian Zapatka. Denise Orben, Nathalie Selig. Carlton Vogelsang, Ulrich Gebauer. Sowie Ulrike Grote, Hans Löw, Jörg Pose und Carlo von Tiedemann. Musik, Kante. Technische Realisation, Dominik Blech und Sabine Kaufmann. Regieassistenz, Wolfgang Sesko. Bearbeitung und Regie Beate Andres. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2008. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.